Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Das Leben kann grausam sein, vor allem bei Tinder. Und dort vor allem, wenn man ein eher durchschnittlich aussehender Mann ist. Ein Tinder-User, der sich selbst in diese Kategorie einordnet und der sich online Worst Online-Dater nennt, der wollte wissen, wie grausam genau hat das dann erforscht. Meine Kollegin Martina Schulte hat sich seine Erkenntnisse angeschaut. Was hat denn Worst Online-Dater herausgefunden? Also Worst Online Dater, ein amerikanischer Tinder-User, der nach eigenen Angaben zufälligerweise auch noch Sozioökonom ist, der hat eine eigene kleine private Studie durchgeführt, sie beim Medium veröffentlicht und er schreibt hier: Ich habe mir Tinder dabei mal wie eine Volkswirtschaft angeschaut. Da ich keine Hot-Tinder-Dates, also keine heißen Tinder-Dates abbekommen hatte, habe ich eine Menge Zeit gehabt, all diese Berechnungen anzustellen, damit ihr das nicht tun müsst. Und Worst Online Dater hat 27 Frauen befragt, wen sie warum bei Tinder cool finden. Und deren Aussagen wiederum legen nahe, dass der ganz normale Norman Normalo droht, sich beim Swipen ein schmerzvolle Zeigefingersteife zuzuziehen, als irgendwie ein Date abzubekommen, weil er mich sage und schreibe 115 Mal swipen muss, bis ihm auch nur eine einzige Frau ein Tinder-Like gibt. Was? Wie, was für eine Frau? Ein Hot-Tinder-Date oder jetzt eine ebenfalls durchschnittliche Frau? Eher so eine durchschnittlich aussehende Frau. Also, denn eben laut Worst Online-Data kloppen sich 80% der Männer, also das sind die eher durchschnittlich aussehenden Jungs, um gerade mal 22% der Frauen. Ah, wir durchschnittlichen Frauen haben einen großen Pool an Männern. Warum ist der Markt denn da so klein? Weil der überwiegende Teil der Frauen, also die verbleibenden 78%, egal jetzt ob selber gut aussehend oder nicht, nur an den Top 20% der attraktivsten Männer interessiert sind. Die Welt ist so ungerecht. Total. Und um rauszukriegen, wie ungerecht, hat Worst Online Data als Sozioökonom diese Zahlen halt mal mit der Gerechtigkeit in den Volkswirtschaften der Welt verglichen. Der hat sich's richtig gegeben, oder? Genau. Ergebnis: Die Tinder-Ökonomie zeichnet sich durch mehr Ungleichheit aus als 95,1% aller Volkswirtschaften der Welt. Ungerechter als in der Tinder-Ökonomie geht es nur in Angola, Haiti, Botswana, Namibia, den Komoren, Südafrika, Äquatorialguinea und den Seychellen zu. Oh, ist das hart. Wie repräsentativ ist denn seine Studie überhaupt? Ja, die ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ, logisch. Ne? Dazu ist die Fallzahl halt viel zu klein. Außerdem wissen wir auch nicht, ob er die Befragung mit der nötigen Objektivität durchgeführt hat oder ob er da schon so negativ rangegangen ist. Der war so im Brast. Genau. Aber ich finde diese DIY-Studie trotzdem interessant, denn es deckt sich eigentlich so ziemlich mit dem, was ich so in meinem Umfeld von Freunden mitbekomme. Nämlich, dass Frauen echt immer nur die heißen Typen wollen. Und das, ich habe das schon öfter also mitbekommen von so eher durchschnittlich aussehenden Typen, dass sie sagen so, ah nee, irgendwie läuft das nicht. Und es deckt sich außerdem noch mit einem weiteren Experiment der New York Times. Die haben nämlich rausgefunden, dass die Frauen bei Tinder gerade mal 14% der Männer liken. Und das liegt eigentlich in einem sehr ähnlichen Bereich wie die Zahlen, die Worst Online Data da rausgefunden hat, weil er kommt auf eine Like-Rate von 12%. Und er übermittelt in seinem Text auch eine ganz, ganz klare, deutliche Botschaft an seine Mitmänner: Wenn du nicht hot bist, dann verschwendest du auf Tinder einfach deine Zeit. Das ist seine Botschaft. Puh, was machen wir jetzt damit? In den Club gehen und Frauen ansprechen? Ja, war so nicht einfach. Mal so im normalen Leben. Na, auch hier? Wie war denn das damals, als man das gemacht hat? Ich weiß gar nicht mehr, was hat man da gesagt. Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase?